Abschnitt 7 aus Das rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 7. Kapitel: Jesu Nachfolge. Am folgenden Morgen wurde Falk von seiner Aufwärterin geweckt, die ihm einen Brief brachte, in dem stand geschrieben: Timotheus, 10. Kapitel, Verse 27, 28, 29. 1. Korinther, 6. Kapitel, Verse 3, 4, 5. Teurer Bruder, unseres Herrn Jesus Christus Gnade und Friede, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und so weiter. Amen. Ich habe gestern Abend im Grauhäubchen gelesen, dass du die Versöhnungsfackel herausgeben willst. Such mich in meiner Tätigkeit morgen früh vor 9 Uhr auf. Dein Erlöster Nathanael Skore. Jetzt verstand der Lundells Rätsel zum Teil. Er kannte den großen Gottesmann Skore, allerdings nicht persönlich, und wusste nichts von der Versöhnungsfackel. Aber er war neugierig und beschloss, dem unverschämten Ruf Folge zu leisten. Um 9 Uhr stand er auf der Regierungsstraße vor dem gewaltigen vierstöckigen Haus, dessen Fassade vom Keller bis zum Dach mit Schildern bedeckt war. Christliche Buchdruckerei Friede AG, 2 Treppen. Redaktion Erbteil der Kinder Gottes, 1/2 Treppe. Expedition vom jüngsten Gericht, 1 Treppe. Expedition der Friedensposaune, 2 Treppen. Redaktion der Kinderzeitung Nähere meine Lämmer, 1 Treppe. Direktion der christlichen Bethaus Aktiengesellschaft Gnadenstuhl, bewilligt Darlehen gegen erste Hypothek, 3 Treppen. Komm zu Jesus, 3 Treppen. Ordentliche Verkäufer, die einen Bürgen stellen können, erhalten Beschäftigung. Mission Aktiengesellschaft Adler teilt den Gewinn des Jahres 1867 in Coupons aus, 2 Treppen. Konto des christlichen Missionsdampfers Zululu, 2,5 Treppen. Der Dampfer geht, so Gott will, am 28. ab. Güter werden gegen Konnoissement und Zertifikat auf dem Kontor an der Schiffsbrücke angenommen, wo der Dampfer verladet. Neverein Ameisenhaufe nimmt Gaben an. Parterre. Bäffchen werden gewaschen und geplättet beim Portier. Obladen das Pfund 1,50 beim Portier. Schwarze Fracks passend für Konfirmanden zu verleihen. Ungegorener Wein, Matthäus 19, 32, zu verkaufen. Kanne 0,75, ohne Gefäß, beim Portier. Parterre links vom Torweg war eine christliche Buchhandlung. Falk blieb davor stehen und las die Titel der im Fenster ausgelegten Bücher. Es war das alte, gewöhnliche, indiskrete Fragen, unverschämte Beschuldigungen, verletzende Vertraulichkeiten, alles so wohl und längst bekannt. Was sich aber seine Aufmerksamkeit zuzog, waren die vielen illustrierten Zeitschriften, die mit ihren großen englischen Holzschnitten dalagen, um Leute anzulocken. Besonders die Kinderzeitungen hatten ein interessantes Programm, und der junge Mann im Laden wusste zu erzählen, wie alte Männer und Frauen stundenlang vorm Fenster stehen und die Illustrationen betrachten konnten, die ihre frommen Herzen zu rühren und Erinnerungen an die entflohene, vielleicht in Torheit entflohene Jugend zu wecken schienen. Falk wurde einen Augenblick von einem gottlosen Gedanken erfasst, den er jedoch sofort zu dem sittlichen Inselvolk schickte, das Brot isst und sein Blut trinkt, und er schämte sich über seinen Gedanken. Er steigt zwischen pompeianischen Wandgemälden die breiten Treppen hinauf, die sehr an den Weg erinnern, der nicht zur Seligkeit führt, und kommt in ein großes Zimmer, das wie der Saal einer Bank eingerichtet ist, mit Pulten, die noch nicht von Kassierern und Buchhaltern besetzt sind. In der Mitte steht ein Schreibtisch, groß wie ein Altar, aber eine Orgel mit vielen Stimmen gleichend. Diese werden von einer ganzen Klaviatur Knöpfe und Lufttelegraphen mit trompetenähnlichen Sprachrohren gebildet, die mit allen Lokalen des Gebäudes verbunden sind. Davor steht ein großer Mann in Reitstiefeln, mit einem Priesterrock, der mit einem Knopf oben am Hals zugeknöpft ist und dadurch einen offenen Uniformüberrock gleicht, mit weißem Halstuch und einer Seekapitänsmaske darüber, denn das richtige Gesicht ist in einem Pult oder einer Kiste verloren gegangen. Der große Mann peitscht seine blanken Stiefelschäfte mit einer Reitgerte, deren Knopf ein symbolischer Pferdefuß bildet, und raucht eine starke Ragalia, die er eifrig kaut, augenscheinlich um den Mund in Tätigkeit zu halten. Falk betrachtet den großen Mann mit Erstaunen. Das war also die letzte Mode in dieser Sorte von Menschen, denn auch in Menschen gibt es eine Mode. Das war der große Verkünder, dem es gelungen war, es modern zu machen, sündhaft zu sein, nach Gnade zu dürsten, elend und arm zu sein, mit einem Wort auf alle mögliche Art schlecht zu sein. Dieser Mann hatte die Erlösung faschionabel gemacht. Er hatte ein Evangelium für die vornehme Welt gefunden. Die Gnadenordnung war Sport geworden. Man stellte Wettrennen in Sündhaftigkeit an, bei der der Schlechteste den Preis errang. Man hatte Schnitzeljagden nach armen Seelen, die erlöst werden sollten. Man hat aber auch, gestehen wir es, Treibjagden nach Opfern, an denen man sich in Besserung üben wollte, indem man an ihnen die grausamste Wohltätigkeit ausließ. »Ah, so, Sie sind's, Herr Falk«, sagte die Maske. »Willkommen, mein Freund. Sie sehen sich vielleicht meine Tätigkeit an. Verzeihen Sie, Sie sind doch erlöst, ja? Das hier ist die Expedition der Druckerei. Entschuldigen Sie einen Augenblick.« Er tritt an die Orgel und zieht einige Stimmen heraus, worauf als Antwort ein Pfeifen zu hören ist. »Bitte sehen Sie sich so lange um.« Er legt den Mund an eine Trompete und ruft: »Siebente Posaune und achtes Weh, Nyström, Satz, Mädchenwahl 8, Überschriften, Fraktur, Name gesperrt.« Eine Stimme antwortet in derselben Trompete: »Manuskript fehlt.« Die Maske setzt sich an die Orgel, nimmt eine Feder und einen Bogen Papier und lässt die Feder übers Papier gleiten, während er durch die Zigarre spricht. »Diese Tätigkeit ist von einem solchen Umfang, dass sie bald meine Kräfte übersteigt und meine Gesundheit würde schlechter sein, als sie ist, wenn ich sie nicht so gut pflegte.« Er springt auf und zieht eine andere Stimme heraus und ruft in eine andere Trompete: »Korrektur von »Hast du deine Schulden bezahlt?« Und er fährt fort, zugleich zu sprechen und zu schreiben. Sie wundern sich, warum ich Reitstiefel anhabe. Das habe ich, weil ich erstens aus Gesundheitsrücksichten reite. Ein Junge kommt mit Korrektur. Die Maske reicht sie Falk hinüber und spricht durch die Nase, weil der Mund beschäftigt ist. »Lesen Sie das doch mal«, während er mit den Augen dem Jungen zuschreit: »Warte!« Zweitens. Mit einer Bewegung der Ohren sagt er prahlerisch zu Falk: »Hören Sie, ich habe den Faden. Weil ich der Ansicht bin, dass ein Mann des Geistes nicht durch sein Äußeres vor anderen Menschen hervorstechen darf. Denn das ist geistiger Hochmut und fordert die Lästerer heraus.« Ein Buchhalter tritt ein und wird von der Maske mit dem Stirnleder begrüßt, dem einzigen Teil, der nicht beschäftigt ist. Um nicht beschäftigungslos dazusitzen, nimmt Falk die Korrektur und liest. Die Zigarre fährt im Sprechen fort. »Alle anderen Menschen haben Reitstiefel. Ich will keineswegs im Äußeren hervorstechen. Weil ich kein Heuchler bin, benutze ich Reitstiefel.« Darauf gibt er dem Jungen das Manuskript und schreit mit dem Munde: »Vier Winkelhaken, siebente Posaune für Nyström.« Und dann zu Falk: »Jetzt bin ich in 5 Minuten frei. Wollen Sie mit in den Lagerraum kommen?« Zum Buchhalter: »Zu Lulu verladet.« »Brandwein«, antwortet der Buchhalter mit einer rostigen Stimme. »Geht das?«, fragt die Maske. »Das geht«, antwortet der Buchhalter. »In Gottes Namen denn, kommen Sie, Herr Falk.« Sie treten in ein Zimmer ein, das mit Regalen voll Bücherstößen bekleidet ist. Die Maske schlägt mit der Reitgatter darauf und sagt hochmütig: »Das habe ich geschrieben. Was sagen Sie dazu? Ist es nicht viel?« »Sie schreiben auch etwas. Wenn Sie sich dranhalten, werden Sie auch so viel schreiben. Er biss und zerriss die Zigarre und spuckte die Scheibchen aus, die wie Viehfliegen herumflogen, bis sie sich auf die Rücken der Bücher setzten. Dabei sah er aus, als denke er an was Verächtliches. Versöhnungsfackel. Ich finde, das ist ein dummer Name. Finden Sie das nicht auch? Wie sind Sie darauf gekommen? Zum ersten Mal hatte Falk die Gelegenheit, auf seine Worte zu antworten. Denn wie alle großen Männer antwortete er selbst auf seine Fragen. Die Antwort wurde nein. Weiter kam er nicht, als die Maske wieder in Gang war. Ich finde, das ist ein sehr dummer Name. Und Sie glauben, dass er ziehen wird? Ich weiß nichts von der Sache und verstehe nicht, wovon Sie sprechen. Sie wissen nichts? Er nimmt eine Zeitung und zeigt sie. Falk liest mit Bestürzung folgende Anzeige. Anmeldung zur Subskription. Versöhnungsfackel, Zeitschrift für das christliche Publikum. Erscheint bald unter der Redaktion von Arvid Falk, preisgekrönt von der Akademie der Wissenschaften. Das erste Heft enthält Gottes Schöpfung von Håkan Spegel, eine Dichtung in Versen von anerkannt religiösem Geist und tiefer Christlichkeit. Er hatte vergessen, den Spegel zurückzusenden, und jetzt stand er da und konnte nicht antworten. Wie groß ist die Auflage? Was? 2000 nehme ich an. Zu wenig, taugt nichts, mein jüngstes Gericht hat 10.000. Und ich stecke doch nicht mehr ein als, was soll ich sagen, 15 netto. 15! 1000, junger Mann! Die Maske schien ihre Rolle vergessen zu haben und in alte Gewohnheiten geraten zu sein. Sie wissen, fuhr er fort, dass ich ein beliebter Prediger bin. Ich kann das ohne Prahlerei sagen, da die ganze Welt es weiß. Sie wissen, dass ich sehr beliebt bin. Da kann ich nun einmal nichts machen. Es ist so. Ich wäre ja ein Heuchler, wenn ich sagte, ich wüsste nicht, was die ganze Welt weiß. Nun, ich werde Ihr Unternehmen am Anfang unterstützen. Sehen Sie sich mal diesen Sack an. Wenn ich sage, dass er Briefe von Personen, von Damen enthält, seien Sie ruhig, ich bin verheiratet, die um mein Porträt bitten, so habe ich nicht zu viel gesagt. In Wirklichkeit war es nur ein Beutel, den er aufpeitschte. Um denen und mir viel Mühe zu ersparen und zugleich einem Menschen einen großen Dienst zu leisten, habe ich mir gedacht, Ihnen die Erlaubnis zu geben, meine Biografie zu schreiben. Dann könnte Ihre erste Nummer in 10.000 herauskommen und Sie für die Nummer 1.000 rein in die Tasche stecken. Aber Herr Pastor, er wollte Kapitän sagen, ich weiß von dieser Sache nichts. Tut nichts, durchaus nichts. Der Verleger hat selbst an mich geschrieben und um mein Porträt gebeten. Und Sie sollen meine Biografie schreiben. Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, habe ich von einem Freund den Hauptinhalt aufsetzen lassen. Sie brauchen also bloß eine Einleitung zu schreiben. Kurz und ausdrucksvoll. Einige Winkelhaken höchstens. Jetzt wissen Sie's. Falk wurde verzagt über so viel Voraussicht und wunderte sich, dass das Porträt so wenig dem Original glich und die Handschrift des Freundes so sehr der Maske. Die Maske hatte ihm Porträt und Manuskript gegeben und reichte ihm nun die Hand, um sich danken zu lassen. Grüßen Sie den Verleger. Er war so nahe dran, Smith zu sagen, dass eine leichte Röte zwischen seinen Backenbärten aufstieg. »Sie kennen ja aber meine Ansichten nicht«, protestierte Falk. »Ansichten? Habe ich nach Ihren Ansichten gefragt?« »Ich frage keinen Menschen nach seinen Ansichten. Gott behüte mich. Ich? Niemals.« Er peitschte noch einmal den Rücken seiner Verlagsartikel, öffnete die Tür, wies seinen Biografen hinaus und kehrte zu seinem Altardienst zurück. Falk konnte wie gewöhnlich, und das war sein Unglück, nicht früher eine passende Antwort finden, als es zu spät war. Er war bereits unten auf der Straße, als er sie fand. Ein Kellerloch, das zufällig aufstand und nicht mit Annoncen bedeckt war, nahm Biografie und Porträt in seine Obhut. Darauf ging er nach der nächsten Zeitungsredaktion, um eine Reklamation über die Versöhnungsfackel einzurücken und dann einem sicheren Hungertod entgegenzugehen. Ende von Abschnitt 7.